mal. Oh, ich habe den Hut nicht an. Das ist doch ein Problem. Ja. So, zwei Stationen haben wir noch, bevor wir umsteigen. Deswegen noch ein kurzes Gedicht. Nochmal Robert Gernhardt. Mal einmal ohne Verstärker, nur mal so zum Ausprobieren. Das Gedicht heißt Das Gleichnis. Wie wenn da einer und erhielte ein frühgereiftes Kind, das schielte hoch in den Himmel und erbäte: Du hörst jetzt auf den Namen Käthe. Wär dieser nicht dem Elch vergleichbar, der tief im Sumpf und unerreichbar nach Wurzeln, Halmen, Stauden sucht und dabei stumm den Tag verflucht, an dem er dieser Erde Licht. Nein? Nicht vergleichbar? Na dann nicht.